Telekom-Fernsprecher Görlitzer Straße 75 an Radio Apore. Der Monitor dieses Geräts zeigt gerade an, dass Microsoft plant, die Xbox billiger zu verkaufen. Sie soll günstiger als die PS3 bleiben. Was immer das sein mag, sagt dieses Laufband. Ansonsten zu beobachten, dass schräg gegenüber vor der Imbissbude Hühnerhaus sich eine lange Menschenschlange gebildet hat, um dort eben geröstete Hühner bzw. Hähnchen einzukaufen und eventuell auch in dem angeschlossenen Mini-Biergarten zu verzehren. Ansonsten, außer einigen Kronkorken und merkwürdigen Hölzchen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.